hatte in irgendeiner Straße mit ernsten Gedanken auf sie gewartet. Sie schickte ein kleines Mädchen zu mir, es brachte mir nur einen Gruß von ihr. Da nahm ich die Kleine bei der Hand, um mit ihr zu spielen, blieb ich da. Als ich wie ein Spatz übers Pflaster hüpfte, vergaß ich, weshalb ich gekommen war. La la la la la la la la la la la la la la, vergaß ich, weshalb ich gekommen war. Ich hatte in irgendeiner Straße mit ein paar Blumen auf sie gewartet. Sie schickte das kleine Mädchen zu mir, es brachte mir nur einen Gruß von ihr. Da bat mich die Kleine doch noch zu bleiben. Wir setzten uns an den Straßenrand und sie schaute mir zu, als ich einen Kranz von meinen Veilchen für sie band. La la la la la la la la la la la la la la, von meinen Veilchen für sie band. Ich hatte in irgendeiner Straße mit meiner Sehnsucht auf sie gewartet. Sie schickte das kleine Mädchen zu mir, es brachte mir nur einen Gruß von ihr. Und als ich wieder gehen wollte, da nahm ich die Kleine bei der Hand, befahl mir, sie auf meine Schulter zu heben. So bin ich mit ihr hin und her gerannt. La la la la la la la la la la la la la, so bin ich mit ihr hin und her gerannt. Ich hatte in irgendeiner Straße mit großer Geduld auf sie gewartet. Sie schickte das kleine Mädchen zu mir, es brachte mir nur einen Gruß von ihr. Da nahm mich die Kleine bei der Hand und sagte, ich werde 7 im Mai. Und da versprach ich ihr, auf sie zu warten, solange bis sie erwachsen sei. La la la la la la la la la la la la la, so lange bis sie erwachsen sei. Ich hatte in irgendeiner Straße auf nichts Besonderes gewartet. Da kam sie selbst statt des Mädchens zu mir, um mich zu belohnen für meine Geduld. Ich zog nur freundlich den Hut vor ihr und bin nicht mit ihr gegangen. Ich wollte ja nur schauen, ob die Kleine vielleicht schon bis an meine Schulter reicht. La la la la la la la la la la la, schon bis an meine Schulter reicht.